Am nächsten Morgen wirkten Opa und Peter etwas mitgenommen. Lustlos kauten sie auf ihren Frühstücksbroten herum, bis Oma Büssenschütt es nicht mehr länger ansehen mochte. Ich mache euch einen Vorschlag. Ihr geht für eine Stunde in den Garten, pflanzt ein, zwei, am besten drei Reihen Zwiebeln und lüftet euch ordentlich aus. Vielleicht fällt euch dabei ja gleich ein neues Abenteuer für heute Abend ein. Sollen wir, Opa? Ich glaube fast, wir müssen. Und wenn wir schon Zwiebeln pflanzen müssen, können wir es auch gleich tun. Gib mir mal den Spaten. Wir machen das so. Ich grab die Löcher und du steckst die Zwiebeln rein. Ja. Du, Opa. Was denn? Seeräuber rauben doch auch Gold und Silber, stimmt's? Wenn sie kriegen können. Und wenn sie ganz viel davon haben, verstecken sie das dann? Manchmal. Wir müssen auch einen Schatz vergraben, Opa. Warum? Wir sind doch keine Seeräuber. Nein. Aber wir wollen einen Schatz finden. Na, mein Liebling, suchst du was? Ich guck nur so rum. Wir brauchen eine Schatzkiste, Oma. Ist das wieder Opas Idee? Nein, meine. Ein Pappkarton geht auch. Eine Schatzkiste für euch werden wir schon finden. Und welchen Schatz wollt ihr in die Kiste tun? Och, irgendwas. Gleich nach dem Abwasch machte Oma sich auf die Suche nach einer Schatzkiste. Und nachdem Peter die Kartoffelkiste und eine alte Pralinenschachtel als ungeeignet zurückgewiesen hatte, fand sie auch bald etwas Passendes. Einen handlichen Blechkasten, der zwar Stöße alter Fotos enthielt, aber die kippte Oma bedenkenlos aus. Für ihren Liebling tat sie einfach alles. Oma ist jetzt müde, mein Liebling. Sie legt sich ein bisschen in der Wohnstube aufs Sofa. Und was machst du? Mal sehen. Vielleicht gehe ich in den Garten. Kaum hatte Oma jedoch die Wohnzimmertür hinter sich zugezogen, da machte sich Peter auch schon ans Werk. Zum Abendessen hatte Oma den Tisch dann etwas ungewöhnlich gedeckt. In der Mitte lagen das große Holzbrett und das lange Brotmesser. Soweit war alles noch in Ordnung. Aber neben jeder Tasse lag ein langer Holzlöffel. Und um die Brotbretter herum lag allerlei Gerät. Salatgabeln, Schaschlikspieße, Kuchenheber, Zuckerzange und sogar ein Nussknacker. Setzt euch, ihr Lieben, und sucht euch das passende Esswerkzeug aus. Hier liegt alles, was ich noch besitze. Während wir zu Mittag schliefen, muss irgendein Spitzbube unser Silberzeug stibitzt haben. Ich vermute sogar, das könnten Seeräuber gewesen sein. Hast du vielleicht etwas bemerkt? Gar nichts habe ich bemerkt. Aber mach dir keine Sorgen, Oma. Nachher segeln Opa und ich los und jagen den Seeräubern den Schatz wieder ab. Da bin ich beruhigt. Sonst könnte es morgen nämlich recht mühsam werden, wenn wir gebratene Schollen essen. Und noch etwas war an diesem Abend anders als sonst. Heute gingen Kapitän und Steuermann angekleidet ins Bett. Ohne Schuhe natürlich. Opa hatte zuerst gemurrt, es sich dann aber doch anders überlegt. Wenn er schon vor dem Einschlafen einen Seeräuberschatz ausgraben musste, wollte er sich wenigstens nicht noch einmal anziehen müssen. Wo haben wir gestern geankert, Steuermann? Wir haben nicht geankert, Opa-Kapitän. Du hast die friedliche Jenny im Eis festfrieren lassen, hinter der Insel Ölland. Das war nicht ich, das war der Frost. Vor uns sind also die drei Seeräubersegel. Ist es so, Steuermann? Stimmt, Opa-Kapitän. Und heute wollen wir einen Seeräuberschatz suchen. Stimmt auch. Wir können aber nicht zwei Dinge zugleich tun, Steuermann. Wir müssen uns entscheiden. Was wollen wir tun? Lieber die Schatzkiste, Opa. Wenn ich bedenke, dass wir sonst morgen gebratene Schollen mit Holzlöffeln essen müssen, ist mir das auch lieber. Und was wird aus den Seeräuberschiffen? Die lässt der Wind heute noch auf Öland stranden. Dort kommen die Ölländer mit Beilen und Äxten, hacken die Schiffe klein und heizen mit dem Kleinholz ihre Öfen. Setz das Segel, Steuermann! Segel gesetzt, Opa Kapitän. Wohin soll ich steuern? Das gilt zu überlegen. In meinem Buch steht, dass Seeräuberschätze immer auf irgendwelchen einsamen Inseln vergraben sind. Aber auf welcher? Es gibt mehr Inseln in der Ostsee, als wir brauchen können. Wir müssen eine Insel finden, auf der drei Johannisbeerbüsche wachsen, Opa. Und einen Kompasshaufen muss es auch geben. Inseln mit Johannisbeerbüschen ließen sich vielleicht finden, Steuermann. Aber Inseln mit Komposthaufen sind ungewöhnlich selten. Soll ich danach Ausschau halten? Das wäre wohl das Beste. Rasch unter die Bettdecke. Oma braucht nicht zu wissen, dass wir angezogen im Bett liegen. Nanu? Wo seid ihr? Wir suchen eine Insel, Oma. Welche Insel? Die, wo der Schatz vergraben ist. Und die sucht ihr unter der Bettdecke? Na dann, viel Glück. Wir müssen noch warten, bis Oma eingeschlafen ist. Inzwischen solltest du die Schatzinsel finden, Steuermann. Hab sie schon. Drei Johannisbeerbüsche und ein Kompasshaufen. Stimmt alles. Tatsächlich, Steuermann. Du hast die passende Insel gefunden. Dann rudern wir jetzt mit dem Beiboot an Land und kümmern uns um den Schatz. Leise schlichen sich die beiden an Omas Tür vorbei nach unten. In der Küche nahm Opa noch Streichhölzer vom Bord und zündete damit die Petroleumlampe an, die neben der Hintertür hing. Dann zogen sie ihre Jacken an und gingen in den Garten. Es war eine unangenehme Nacht. Der Wind heulte ums Haus und trieb Schwaden feinen Nieselregens vor sich her, der den Schatzsuchern wie 1000 Nadeln ins Gesicht stach. Du musst den Schatz suchen, Opa. Für Peter hatte sich der Garten unheimlich verändert. Die schmale Mondsichel verschwand immer wieder hinter dunklen Wolkenbänken, die wie rasend über den Himmel stürmten. Die Petroleumlampe in Opas Hand erleuchtete nur einen kleinen Umkreis. Aus den Hecken und Büschen waren finster lauernde Gestalten geworden. Und aus dem harmlosen Komposthaufen ein drohender Felsklotz. Drei Johannisbeerbüsche und ein Komposthaufen. Das muss doch was zu bedeuten haben. Hier könnte es sein. Leuchte mir mal, Steuermann. Mit dem ersten Spatenstich traf Opa die Schatzkiste. Er grub sie schnell aus, klemmte sie unter den Arm, nahm seinen Steuermann bei der Hand und der leuchtete die Schatzexpedition eilig ins Haus zurück. In der Küche wurde der Seeräuberschatz stillschweigend wieder in die oberste Schublade von Omas Küchenschrank verstaut. Dann verriegelte Opa die Hintertür, löschte das Petroleumlicht und hängte die Lampe an ihren Platz zurück. Im Schlafzimmer warfen dann Kapitän wie Steuermann ihre Kleider einfach auf den Fußboden. Das reicht für heute. Gute Nacht, Steuermann. Gute Nacht, Opa. Der Seeräuberschatz ist wieder da. verkündete Oma laut, als sie am nächsten Morgen die Küchenschublade aufzog. Das freut mich. Besonders, weil heute Ostern ist. Die Ostereiersuche fand im Garten statt. Sie dauerte fast bis mittags, weil ein Nest mit 3 Likör-Eiern für Opa trotz intensiver Suche unauffindbar blieb. Oma erinnerte sich zwar genau, dass sie das Nest gleich früh morgens, noch bevor Opa ihre und Peters Eier versteckt hatte, hinter der Regentonne verborgen hatte. Aber alles Suchen und Rätseln half nichts. Die Eier blieben verschwunden. Zum Mittagessen hatte Opa dann wenig Appetit. Und auf seinen gewohnten Mittagsschlaf verzichtete er heute auch. Stattdessen fuhr er mit seinem Enkel in einem Taxi zum Lotsenhaus. Peter durfte durch das große Standfernrohr schauen und ein Lotse erklärte ihm alles, was er wissen wollte. Kommen hier auch Seeräuberschiffe vorbei? Der Lotse schien verblüfft. Nachdenklich legte er die Stirn in Falten und meinte dann, früher sicher, aber heutzutage treiben sie sich wohl mehr in der Ostsee herum. Das sagt mein Opa auch. Dort fangen ich und er nämlich Seeräuber. Und? Fragte der Lotse interessiert. Habt ihr schon welche gefangen? Noch nicht. Aber heute Abend kriegen wir sie bestimmt. Nicht wahr, Opa? Ich hoffe. Ja, ich hoffe. Später am Abend, als sie gerade an Bord der friedlichen Jenny zurückkehrten, durchzuckte den Kapitän plötzlich ein schrecklicher Gedanke. Steuermann, wo haben wir gestern geankert? Ich weiß nicht, ob wir überhaupt geankert haben, Opa-Kapitän. Steuermann, ich glaube fast, mir ist da eine dumme Geschichte passiert. Wenn es so ist, müsste unser Anker eigentlich noch an Deck liegen. Liegt er auch. Es tut mir leid, Steuermann. Wenn wir nicht geankert haben, treiben wir jetzt irgendwo auf der Ostsee herum und haben keine Ahnung, wo wir sind. Kann gut sein, dass wir über Nacht einen Felsen gerammt und uns ein Loch in den Schiffsboden gestoßen haben. Schau doch mal nach, ob Wasser im Schiff ist. Wasser im Schiff, Oberkapitän. Was sagst du, Steuermann? Kein Wasser im Schiff, Oberkapitän. Das ist wenigstens ein Trost. Dann nimm jetzt den Kieker und schau dich mal um. Am besten du entdeckst Land oder eine bekannte Insel. Dann steuern wir drauf zu und wissen endlich wieder, wo wir sind. Kein Land in Sicht, Oberkapitän. Kein Fetzen. Nichts zu ändern. Dann müssen wir eben dahin segeln, wo uns der Wind hinweht. Kurs Nordstreber. Der Zwischenfall mit dem Ankern hatte Opa Büssenschütz Pläne durcheinandergebracht. Nach den Anstrengungen der Schatzsuche dachte er sich den heutigen Tag eigentlich so. Eine Fahrt bei leichter Brise, strahlendem Sonnenschein und sanftem blauem Ostseewasser. Und dann wollte er wieder mal Gotland sichten. Nein, Gotland lieber nicht. Das war ja ein Seeräuberparadies. Und mit Seeräubern wollte Opa an diesem Abend partout nichts zu tun haben. Land in Sicht! Nanu, Steuermann, wo nimmst du dein Land her? Vorhin, als wir Landsicht brauchten, konntest du nichts entdecken. Aber nun brauch ich mal Land, Opa. Na gut, Steuermann. Wie sieht dein Land aus? Sind Windmühlen drauf? Windmühlen sind keine drauf. Und sehr lang ist die Insel auch nicht. Aber eine Insel ist es, Opa. Ist deine Insel wenigstens groß? Nein, sie ist klein und rund. Auch das noch. Bestimmt eine Seeräuberinsel. Auf der Insel sind viele Bäume. Und hinter den Bäumen liegt ein Schiff. Am Mast wie die Seeräuberflagge, Opa-Kapitän. Abwarten, Steuermann, bei der Entfernung. Es sind Seeräuber, Opa. Ganz bestimmt. Wenn das so ist, müssen wir sofort den Kurs ändern, um die Rückseite der Insel zu erreichen. Kurs Nordwest, Steuermann! Horch mal! Ich höre nichts. Die Seeräuber singen ein Seeräuberlied. Jetzt höre ich's auch. Das ist nur gut für uns. Wenn Seeräuber singen, trinken sie meist zu viel Bier oder Wein und kümmern sich um nichts anderes mehr. Hart Backbord, Steuermann, um die Landzunge herum. Dann sind wir da, wo wir hinwollen. Und wo ankern wir? Da vorn ist eine Durchfahrt. Sie ist zwar verteufelt eng, aber wir versuchen mal, ob wir die friedliche Jenny da nicht durchbringen. Ein bisschen Backbord, Steuermann. Noch ein bisschen. So. Und jetzt Steuerbord. Noch mehr Steuerbord. Gut. Ein richtiges Felsentor. Ankern können wir hier nicht. Ich kann an Land klettern und die friedliche Jenny an die Bäume binden, Opa-Kapitän. Tu das, Steuermann. Und was machen wir jetzt? Jetzt wird geentert, Opa-Kapitän. Was hältst du davon, wenn wir beide erstmal richtig ausschlafen und morgen mit frischen Kräften auf die Seeräuber losgehen? Opa, ich hab die doch nicht entdeckt, damit wir jetzt schlafen. Na gut, dann machen wir es anders. Wir schleichen rüber zur anderen Seite. Und dann? Ja. Dann stürmen wir an Bord und kämpfen. Nein, Steuermann. Dann warten wir, bis alle unter Deck sind, klettern heimlich an Bord und vernageln ihnen alle Türen und Luken. Wir haben aber keinen Hammer und keine Nägel, Opa-Kapitän. Macht nichts. Dann nehmen wir halt die Leine und binden die Türen und Luken einfach zu. Los, Steuermann. Augenblick noch, Opa-Kapitän. Leo, du musst jetzt die friedliche Jenny bewachen. Ich und Opa gehen weg und fangen die Seeräuber. Schön aufpassen, Leo. Ich pass schön auf, Steuermann, sagt Leo. Gut gemacht, Steuermann. Ich merke, du kannst mit der Mannschaft umgehen. Steuermann, ich brauche eine Verschnaufpause. Aber nicht zu lange. Siehst du die beiden Steine vor uns? Ja. Wir schleichen jetzt los und verstecken uns erstmal hinter diesen Steinen. Wollen wir nicht gleich entern? Wir warten noch ein bisschen. Da sind noch zu viele Seeräuber an Deck. Außerdem muss ich mir noch überlegen, wie wir überhaupt an Bord kommen. Ich weiß was. Siehst du den Baum, der da an der Felswand wächst? Der eine Ast reicht bis über das Seeräuberschiff. Was hast du mit dem Baum vor, Steuermann? Wir klettern über den langen Ast und dann... Fallen wir vom Ast direkt ins Wasser. Opa, du wirst doch wohl noch klettern können. Los, jetzt wird geentert. Leise, Junge. Lass uns wenigstens warten, bis der Mond hinter dem Felsen da verschwunden ist. Mach deine Lampe aus. Opa? Opa-Kapitän. Das ist gemein. Opa-Kapitän! Was ist los, Steuermann? Du bist eingeschlafen, Opa-Kapitän. So bin ich das. Dann schau doch mal, ob die Seeräuber noch an der gleichen Stelle liegen. Sie sind noch da, Opa. Ich sehe sie ganz deutlich. Du hast recht, Steuermann. Unsere Seeräuber sind noch da. Keine Bewegung an Deck. Dann los, Opa. Wir gehen jetzt den schmalen Weg lang bis zu dem Baumstamm. Also gut. In Gottes Namen. Und jetzt rutschen wir im Reitsitz auf dem Ast lang. Oh. Du brauchst keine Angst zu haben, Opa. Ich zeig dir, wie man's macht. Ja. Und wie geht's jetzt weiter? Jetzt springen wir runter. Los! Oh. Was war das? Das war der Krach, als wir aufs Deck fielen. Was war das wieder? Das ist das Getrappel vor den Seeräubern. Die kommen jetzt gleich aus allen Luken und Türen. Wir sollten auf den Mast klettern. Was macht ihr denn für einen Lärm? Das sind die Seeräuber, Oma. Die trampeln unter Deck rum. Ach so, die Seeräuber sind das. Und ich dachte schon, ihr ruiniert meine Betten. Zum Verstecken ist es zu spät, Steuermann. Die Seeräuber sind schon an Deck. Dann müssen wir eben kämpfen. Lieber nicht. Die Seeräuber sind in der Übermacht. Hey, ihr zwei, schreit schon ein riesengroßer Kerl mit rotem Bart. Wer seid ihr? Und was wollt ihr hier an Bord? Ich kenne euch ja gar nicht. Wir wollen nichts Besonderes, Herr Hauptmann, antworte ich. Wir sind nur zufällig mit der friedlichen Jenny. Was heißt hier friedlich? Knurrt der Hauptmann. Das war ein Fehler. Friedlich hätte ich nicht sagen dürfen. Friedlich ist nur so ein Wort, sage ich deshalb. Da kümmert sich keiner drum. Wir haben uns nur auf dein Schiff verirrt, Herr Seeräuber. Glaub denen nicht, schreit da ein kleiner Dicker dazwischen. Ich weiß, was die wollen, Hauptmann. Spionieren wollen die. Ist gar nicht wahr, rufe ich. Steuermann Peter und Kapitän Büssenschütz spionieren nicht. Aber der Seeräuberhauptmann brüllt kein Wort mehr. Bei mir herrscht Ordnung an Bord. Jawohl, Ordnung. Spioniert wird nicht. Fesselt die beiden und dann sperr sie in den Bugverschlag, Paul Otto, zu der dicken Ankertross. Ihr wartet nur. Wir sprechen uns noch. Eng wie im Kleiderschrank. Finster wie im Schornstein. Und Luft kriegt man auch nicht. Eine höchst ärgerliche Geschichte, Steuermann. Wollen sehen, dass wir hier bald wieder rauskommen. Opa, hier ist doch die Ankertross. Wie kommt die nach draußen? Durch ein Loch im Deck natürlich. Donnerwetter, Steuermann, daran habe ich ja gar nicht gedacht. Aber durch das kleine Loch werde ich wohl nicht durchkriechen können. Aber ich... Und wenn ich durch bin, schiebe ich den Riegel zurück und wir sind frei. Da wollen wir zuerst unsere Fesseln lösen, Steuermann. Ja. Du Opa? Ja? Hat Paul Otto die Tür überhaupt abgeriegelt? Da sagst du was, Steuermann. Das hat Paul Otto ganz vergessen. Die Tür ist auf. An Deck war alles ruhig. Die Seeräuber sangen und tranken unter Deck weiter. Opa und Peter schlichen leise zu dem langen Ast zurück, rutschten zu dem Felsen und dreimal so schnell, wie sie gekommen waren, eilten sie quer über die Insel zur friedlichen Jenny zurück. Matrose Leo saß noch immer hinter Peters Kopfkissen, so wie sie ihn verlassen hatten. Gut gemacht, Leo. Deine Wache ist zu Ende. Peter nahm Leo zu sich unter die Bettdecke, dann löschten sie das Licht. Fein, dass wir wieder an Bord der friedlichen Jenny sind, Steuermann. Hey, Steuermann. Der Kapitän bekam keine Antwort. Heute war sein Steuermann zuerst eingeschlafen. Am nächsten Morgen kamen Opa und Peter verspätet zum Frühstück. Nur Oma Jenny war ausgeschlafen und munter wie immer. Na, wie ist es euch gestern ergangen? Habt ihr die Seeräuber überwältigt? Dein Großvater sieht ganz abgekämpft aus. Wir haben nicht gekämpft. Die Seeräuber haben uns gefangen genommen. Gefangen? Ja, aber wir sind ihnen entwischt. Weil Paul Otto vergessen hatte, die Tür zu verriegeln. Ach, da habt ihr ja noch mal Glück gehabt. Feuer. Aber heute erwischen wir sie bestimmt. Bestimmt. Und was macht dich da so sicher, Steuermann? Weil, wenn die Seeräuber die ganze Nacht gefeiert haben, dann sind sie heute bestimmt müde und schlafen den ganzen Tag. Das könnte wohl sein. Die Zuversicht seines Steuermanns beunruhigte Opa Bissenschütt. Noch so eine Nacht wie die vergangene mochte er sich einfach nicht zumuten. Gleich nach dem Mittagsschlaf löste er deshalb die Bänder am Mast der friedlichen Jenny und knüpfte sie neu, sodass sich die Schleifen mit zwei langen Bindfäden leicht aufziehen ließen. Die Enden versteckte er unter seiner Bettdecke. Am Abend, als sie sich wieder an Bord der friedlichen Jenny einfanden, war es diesmal Peter, der die erste Frage stellte. Weißt du was, Opa? Ich weiß einiges, Steuermann. Aber ich weiß nicht, ob ich weiß, was du weißt. Wir müssen die Seeräuber heute unbedingt noch fangen. Geht es nicht auch morgen? Morgen kommt doch Mutti und holt mich ab, Opa. Morgen schon? Bist du sicher? Mutti hat mit Oma telefoniert. Morgen Nachmittag kommt sie. Tja, dagegen lässt sich wohl nichts machen. Dann müssen wir eben sehen, dass wir die Kerle heute noch zu fassen kriegen. Soll ich schon mal die Leinen losmachen, Opa Kapitän? Tu das, Steuermann. Und wohin soll ich steuern? Erstmal müssen wir die friedliche Jenny aus diesem Mauseloch wieder rausbuxieren. Vorsicht! Abstand halten! Alles gut. Ja. Jetzt gib mal den Kriegerstoff an. Wie ich gedacht habe, die Seeräuber sind verschwunden. Dann los, Opa, hinterher. In Ordnung, Steuermann. Ich setz das Segel. Der Kurs ist Nord und ein bisschen Ost. Siehst du schon was, Opa Kapitän? Nein. Doch. Da ist ein Segel. Aber das ist nur ein harmloser Kauffahrer. Vielleicht sollten wir den Kurs ändern und weiter im Westen suchen, Steuermann. Kurs West, ausgeführt. Gibst du mir mal den Kieker, Opa Kapitän? Bitte. Segel in Sicht! Das ist das Seeräuberschiff, Opa Kapitän. Ich sehe den weißen Totenkopf. Ganz deutlich sehe ich ihn. Lass mal sehen. Zwar sehe ich den Totenkopf nicht so deutlich wie du, aber das mag an meinen Augen liegen. Es wird wohl das Seeräuberschiff sein. Steuer auf ihn zu, wollen noch mal sehen, ob wir den nicht aussegeln können. Ja, und dann segelte sich Kapitän Johannes P. Bissenschütt selber in Begeisterung. Er trimmte das Bettlaken so fein zum Wind, dass es mit jedem prall gefüllten Segel mithalten konnte. Damit ja kein Meter verschenkt wurde, hielt er seinen Steuermann mit Ruderkommandos in Atem. Und er tat noch mehr. Noch mehr Steuermann. Er ließ den Wind tüchtig aufbriesen und auch noch aus der allergünstigsten Richtung wehen. Die friedliche Jenny dankte es ihm, indem sie mit weiß schäumender Bugwelle über die Ostsee galoppierte und den Seeräubern näher und näher kam. Noch ein bisschen. Was ist, wenn wir die Seeräuber eingeholt haben, Opa Kapitän? Zuerst müssen wir ganz nah rankommen. Steuerbord! Noch ein Tick! So nah, dass wir sie mit der Hand greifen können. Gleich, Opa! Jetzt! Jetzt kann ich sie greifen! Ich hab sie, Opa Kapitän! Und genau in diesem Augenblick griff Opa zu seinem letzten Mittel. Er riss gleichzeitig an den beiden langen Bindfadenenden, die er nach dem Mittagsschlaf unter seiner Decke verborgen hatte. Die Knoten, mit denen der Mast zwischen den Betten befestigt war, lösten sich. Und die beiden Besen stürzten samt Rah und Segel zu Boden. Mast über Bord! Nein, Opa, nein! Was soll nun der Unfug wieder, Johannes? Achte auf deine Worte, Jenny. Es ist kein Unfug, es ist ein Unglück, wenn einem der Mast über Bord geht. Stirb er nicht, Oma. Er muss unseren Mast reparieren. Sonst entwischen uns die Seeräuber. Steuermann, wir haben wieder mal Pech gehabt. Unsere Seeräuber holen wir heute nicht mehr ein. Die Sonne ist untergegangen und die Nacht rennt hinter uns her. Aber Opa, morgen bin ich doch nicht mehr hier. Man bekommt nicht immer alles, was man gerne möchte, mein Junge. Aber dies ist doch wohl nicht dein letzter Besuch bei Oma und Opa, oder? Nein. Und wenn du wiederkommst, Steuermann, segeln wir wieder los. Und es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn wir die Seeräuber dann nicht fangen. Dann machst du die friedliche Jenny nicht kaputt, Opa? Fällt mir nicht ein. Die friedliche Jenny kommt in die Werft. Und da bleibt sie, bis du wiederkommst. Mast, Kieker, Tauwerk, Segel und Anker, alles bewahre ich auf. Verlass dich drauf, Steuermann. Danach kam wieder der Tag, an dem alles ganz schnell gehen musste. Mutti hatte es eilig. Die Autotüren knallten. Der Motor heulte. Steuermann Peters Hand flatterte aus dem Seitenfenster. Oma und Opa standen an der Gartenpforte und winkten, bis das blaue Auto hinter der Kurve verschwunden war. Nun sind wir wieder allein, Johannes. Ich sollte wohl zuerst die friedliche Jenny abtakeln. Damit du wieder zu deinem Bett kommst. Und ich will heute noch 2 Wäscheleinen besorgen. Kauf auch gleich einen neuen Fleischklopfer, Jenny. Ich habe meinem Steuermann versprochen, dass ich kein Ding, das zur friedlichen Jenny gehört, aus der Hand gebe. Ich habe wohl meine schönste Seereise hinter mich gebracht. Und meine aufregendste. Habt ihr eure Seeräuber eigentlich gefangen, Johannes? Nein, Jenny, das haben wir nicht. Wir brauchen sie noch. Für Peters nächsten Besuch. Körperfahrt mit der friedlichen Jenny nach einem Buch von Boy Lawson. Hörspielbearbeitung Paul Hartmann. Mit Manfred Steffen als Oberkapitän, Marianne Kielau als Oma Jenny und Enno Hesse als Peter. Der Erzähler war Horst Breiter. Ton Ben Ahrens, Musik Henning Kasten. Regie Axel Fiederleck, Paul Hartmann und Uta Beeth. Eine Gemeinschaftsproduktion von RIAS, Radio Bremen und Jumbo aus dem Jahre 1993.